Hier ist der Londoner Rundfunk. Wir bringen Ihnen jetzt aus Amerika eine Sonderbotschaft an das deutsche Volk von Thomas Mann, dem größten deutschen Schriftsteller des Jahrhunderts. Ja, der große Literat und Nobelpreisträger Thomas Mann hat sich immer wieder politisch zu Wort gemeldet. Besonders wichtig war ihm das während des Krieges, als er von seinem Exil in Kalifornien aus sich mit Radioansprachen an die Deutschen gewandt hat. Zunächst wurden diese Kommentare, könnte man sagen, nur vorgelesen, dann aber vom März 1941 bis zum Ende des Krieges 1945 hat er sie selbst eingesprochen auf Schallplatte und die wurde dann per Flugzeug von Los Angeles nach New York gebracht und von New York wurde der Ton dann nach London überspielt und die BBC hat diese Ansprachen in ihrem Programm für Deutschland dann ausgestrahlt. Und die erste, die er selbst gesprochen hat, ist eben diese vom März 1941. Deutsche Hörer, was ich euch aus der Ferne zu sagen hatte, das haben euch andere Münder zuvor überliefert. Diesmal hört ihr meine eigene Stimme. Es ist die Stimme eines Freundes, eine deutsche Stimme, die Stimme eines Deutschlands, das der Welt ein anderes Gesicht zeigte und wieder zeigen wird, als die scheußliche Medusenmaske, die der Hitlerismus ihm aufgeprägt hat. Es ist eine warnende Stimme. Euch zu warnen ist der einzige Dienst, den ein Deutscher wie ich euch heute erweisen kann. Thomas Mann, eine moralische Stimme, die den Deutschen immer wieder ins Gewissen geredet hat. In welchem Maß hat er sich auch schon vor den berühmten BBC-Radioansprachen für die Sache der Demokratie und gegen die Nazis eingesetzt? Darum soll es gehen in der kommenden Stunde aus Anlass von Thomas Manns 150. Geburtstag mit Stefan Nölke. Zu unserem Thema habe ich eine Reihe von historisch wirklich interessanten Originaltönen aus dem Archiv herausgesucht und ich habe mir einen der besten Kenner der Materie eingeladen, nämlich den Literaturwissenschaftler Kai Sina von der Universität Münster, der ein Buch geschrieben hat über Thomas Mann als politischer Aktivist. Der Titel »Was gut ist und was böse« erschienen im Propylen Verlag. Kai Sina, herzlich willkommen. Vielen Dank und herzlichen Dank für die Einladung. Kai Sina, eben im Tondokument von 1941 haben wir es gehört, Thomas Mann wollte die Deutschen ermahnen und sie über den Charakter des Naziregimes aufklären. Er war 1938 nach Kalifornien in die Nähe von Los Angeles geflohen. In Deutschland selbst war die Zustimmung zu Hitler und der NSDAP zu dieser Zeit, als er diese Aufnahme im März 1941 an seine Landsleute gerichtet hatte, riesig. Die Wehrmacht hatte Polen und Frankreich besiegt und weite Teile Europas besetzt. Was war sein Motiv, sich politisch so exponiert zu engagieren? Ich glaube, es ging ihm darum, die Deutschen, wie er es ja selber gesagt, zunächst einmal zu warnen vor dem, was da geschieht, ihnen eine Außensicht zu bieten auf die Geschehnisse in Deutschland und in Europa. Er sendete diese Botschaften ja hinein in eine kulturell abgeschottete Gesellschaft. Das war eines der Grundanliegen, überhaupt erstmal zu informieren über das Kriegsgeschehen. Er machte diese oder schrieb diese Sendung auf der Grundlage von Geheimdienstberichten unter anderem, also Berichten des amerikanischen und des britischen Geheimdienstes und Zeitungsdossiers, vermischte Nachrichten von hier und da, die ihm zusammengestellt worden sind oder die er auch selber gelesen hat. Und er wollte diese Informationen an die Deutschen herantragen mit dem Ziel, wie gesagt, sie vor dem, was da geschieht und den Folgen zu warnen. Also es waren auch Kommentare in gewisser Weise zu aktuellen Ereignissen während des Krieges, was gerade passiert ist und was ihm zugetragen wurde. Immer wieder, ganz tagesaktuell, geht es um sehr spezifische Dinge und Ereignisse, die von ihm eingeordnet werden. Es werden auch Dinge aus der Nazi-Propaganda aufgenommen, etwa das Schlagwort in einer Rede vom neuen sozialistischen Europa. Das ist so ein Schlagwort der Nazis zu einer bestimmten Zeit. Sie wollten ein neues sozialistisches Europa errichten. Das ging damals durch die Presse und Thomas Mann erklärt dann sehr eindringlich, was für eine Beschmutzung des Wortes Sozialismus darin liegt, in dieser Verwendung eben durch den Nationalsozialisten. Er dekonstruiert das regelrecht in polemischem Ton, mit sehr viel Schärfe, teils auch wirklich mit drastischen beschimpfenden Wörtern. Das ist ein Ziel, einfach eine Außensicht zu bieten auf das, was da passiert. Irgendwie eine Form von Korrektiv einzusetzen in eben diese gleichgeschaltete Gesellschaft, in die von außen ansonsten ja nur sehr wenig oder gar nichts dringen sollte. Die Nazis haben dann auch vehement versucht, diese Sendung und andere Sendungen, es gab noch andere Versuche, die deutsche Bevölkerung über Radio zu erreichen aus dem Ausland. Die Nazis haben versucht, das zu verhindern, massiv, unter anderem durch die Einsetzung von Störsendern. Das war psychologische Kriegsführung, das Stichwort hieß Ätherkrieg. Diese Anrede, deutsche Hörer, dann dieses vertrauliche Du, das ist ein ganz zentraler Punkt in diesen Reden. Es ging Thomas Mann darum, eine Vertrauensbeziehung aufzubauen zu den Deutschen, die ihn natürlich alle noch kannten, als den großen Schriftsteller, der 1933 Deutschland verlassen hatte. Er hatte ja auch 1929 den Nobelpreis bekommen. Natürlich. War eine Institution. Er war eine Institution und das in einer Gesellschaft, die die Literatur sehr, sehr hoch hielt. Das kann man sich heute ja kaum noch vorstellen, dass wirklich die Leute darauf gehört haben, wie Thomas Mann sich nun verhalten würde zum Dritten Reich, zu den Nazis und so weiter. Weiß man denn ungefähr, wie die Resonanz war, wie viele das gehört haben, diese Auslandssendung der BBC? Das stand ja unter Todesstrafe, das zu hören. Es kursieren da verschiedene Zahlen, die aber naturgemäß alle nicht tragfähig sind. Wie will man das beweisen? Man hat einzelne Zeugnisse hier und da von einzelnen Hörern und Hörerinnen und Hörern, die sich im Nachhinein dazu geäußert haben. Oftmals prominente Stimmen, Walter Jens etwa. Das gibt es, ich finde es effektiver eigentlich, die Wirkung dieser Texte zu ermessen anhand der Gegenmaßnahmen der Nazi-Administration. Wenn darin keine Gefahr bestünden hätte, wenn sie da kein Problem drin gesehen hätten, dann hätten sie es wahrscheinlich einfach gewähren lassen. Es wurden auch vielfach diese Reden später kommentiert in der Nazi-Presse. Hitler hat sogar einmal namentlich auf eine dieser Reden Bezug genommen. Also es wurde wahrgenommen, dass es das gibt und man hat darin sehr deutlich eine Gefahr gesehen. Genaue Zahlen wird ihn wahrscheinlich niemand nennen können. Man denkt ja bei Thomas Mann natürlich zuerst an die großen Romane und Erzählungen, die Buddenbrooks, den Zauberberg, Felix Krull und die vielen, vielen Novellen, die er geschrieben hat. Jeder Satz, jedes Wort ist kunstvoll gesetzt und der Inhalt seiner Literatur zeugt von Thomas Manns Intellektualität und umfassender geistesgeschichtlicher Kenntnis. War denn Thomas Mann überhaupt ein politischer Mensch? Ich meine, er macht ja hier richtig Polemik auch und richtig Politik in gewisser Weise, aber das ist doch irgendwie auch ein bisschen ungewöhnlich eigentlich, oder? Ob er immer schon ein politischer Mensch war, er selbst hat immer gesagt, er sei es nicht gewesen, er habe aufgrund der Zeitumstände sich in die Sphäre des Politischen hineinbegeben. Hält man sich die Quellen vor Augen, und zwar jetzt nicht erst in den 20er oder 30er Jahren, sondern wirklich auch im Kaiserreich noch, aus dem Frühwerk, dann merkt man schon, Thomas Mann war eigentlich von Anfang an ein politisch hellwacher Begleiter der Zeitumstände, der auch bereit war, sich öffentlich zu äußern. Oftmals nicht in großen Reden oder Schriften, sondern in kleinen Interventionen, Statements, in offenen Briefen, als Unterzeichner von Petitionen und so weiter. Das ist im Grunde etwas, was von Anfang an da ist und was dann in den 20er Jahren, darüber werden wir sicherlich noch sprechen, unter dem großen Oberbegriff der Demokratie steht. Und Demokratie heißt für Thomas Mann im ganz allgemeinen Sinne so etwas wie Verantwortung zu übernehmen für die Republik. Aber dass er sich politisch auch an die Öffentlichkeit gewandt hat, ging das schon vor dem Ersten Weltkrieg los? Eben, ja. Erstaunlicherweise. Das sind Themen, die ihn persönlich angehen. Was ihn intensiv umtreibt, sind damals diese Debatten um Schmutz- und Schundliteratur. Er setzt sich ein für Frank Wedekind, protestiert gegen Aufführungsverbote. Er schreibt immer wieder für die Freiheit der Kunst, aber er solidarisiert sich auch mit seinem Lübecker Landsmann Erich Mühsam, also einem Anarchisten, tritt ein für Zeitschriften, die also unter der Gefahr des Verbots stehen. Da ist er von Anfang an sehr, sehr wortmächtig und mischt sich in diese Debatten entschieden ein. Also er tritt für die Freiheit des Wortes ein, da kommen wir nachher auch nochmal zu sprechen. Ja. Nun, schon vor dem Ersten Weltkrieg im wilhelminischen Deutschland, sozusagen einer autoritären, obrigkeitsstaatlichen Gesellschaft, dann galt er in Zeiten des Ersten Weltkriegs als jemand, der politisch ja auf der rechten Seite steht, anders als der Bruder. Heinrich Mann hatte 1905 in seinem Roman Professor Unrat die Spießigkeit und die Doppelmoral der wilhelminischen Gesellschaft aufs Korn genommen. Bekannt geworden ist der Roman ja durch die Verfilmung Der blaue Engel. Ja, diese Art von Kritik war nicht die Sache und nicht der Stil von Thomas Mann. Und er schien es offenkundig ja auch mit dem nationalistischen Lager eher zu halten, als er gegen Ende des Ersten Weltkrieges die Betrachtungen eines Unpolitischen veröffentlicht hat. Ein dickes Buch. Wie klar positioniert er sich darin für die Überlegenheit der deutschen Kultur, das war ja immer so ein Propagandatopos auch der Deutschen im Ersten Weltkrieg gegenüber der angelsächsischen und französischen Zivilisation. Es ist eigentlich kein Wandel, der da stattfindet, sondern wirklich ein Bruch, eine Diskontinuität. Er bezeichnet sich noch zwischen 1910 und 1914 wörtlich als ein dem Staate nicht nur nicht nützlicher, sondern aufsässig gesinnter Kumpan. Also als ein vehementer Gesellschaftskritiker. Übrigens oftmals entschieden linksliberal, zum Teil auch links. Das fällt aus der Betrachtung oftmals ganz heraus. Das scheint mir erstmal ein wichtiger Befund zu sein. 1914 dann tritt er, wie Sie sagen, in der Tat vehement auf als Nationalist, als monarchietreuer Intellektueller für den Ersten Weltkrieg. Und zu dieser Zeit entstehen dann seine wirklich schaurigsten Schriften, noch nicht mal die Betrachtung eines Unpolitischen, mit denen beginnt er 1915, sondern erstmal pamphletistische, kriegsbefürwortende Texte, wie zum Beispiel Gedanken im Kriege. Die sind wirklich unsäglich und über die muss man auch nichts Verteidigendes sagen. Da geht es um die Überlegenheit der deutschen Kultur gegenüber den Feinden, Franzosen, Angelsachsen und so weiter. Ja, es geht auch vor allen Dingen um die damals sehr verbreitete Idee, dass der Krieg eine Art Apokalypse bedeuten könnte, mit dem eine Reinigung einhergehen könnte, der im Grunde dekadenten modernen Kultur. Also eine sehr chauvinistische Idee, die er da reformuliert, wortmächtig reformuliert. Es gibt aber auch rassistische Passagen in diesen Texten. Aber worauf ich hinaus will, ist, sein engstes Umfeld zu der Zeit, etwa seine Schwiegermutter Hedwig Pringsheim, schreibt in ihr Tagebuch zu dieser Zeit Tommys Politik auch eher peinlich. Es wurde vom eigenen Umfeld als ein Bruch wahrgenommen, nicht als eine kontinuierliche Entwicklung. Es hat sich da irgendwie etwas angebahnt und nun äußert es sich in diesem Ausmaß und in dieser Schärfe, sondern es ist ein Bruch, der da stattgefunden hat. Und mir geht es darum, diesen Bruch erstmal zu identifizieren, bevor man jetzt gleich anfängt zu erklären, wie es dazu kommt. Aber es ist letztlich erstmal wirklich eine Zäsur, die sich da ereignet. In den Betrachtungen eines Unpolitischen, die Sie ansprechen, auch da gibt es Passagen, über die man eigentlich nicht viel sprechen muss, die zweifellos reaktionären Gehalt haben. Bei der Lektüre habe ich aber den Eindruck, Thomas Mann ist sich selbst nicht mehr so ganz geheuer. Es kommen immer wieder auch ironische Brechungen hinein. Das Rollenhafte, das Inszenierte der eigenen Rede wird immer wieder zum Thema. Und später dann, als er das Buch veröffentlicht, 1918, schreibt er eine Vorrede, in der er das im Grunde alles nicht zurücknimmt, aber schon sehr stark relativiert, den experimentellen, quasi spielerischen Charakter dieses Essays hervorhebt. Das ist eine rhetorische Geste, zeigt aber doch deutlich, dass sich hier schon ein gewisser Bewusstseinswandel abzeichnet. In späteren Jahren hat Thomas Mann ja auch selbst bestritten, dass die Betrachtungen eines Unpolitischen ein klares nationalistisches, reaktionäres Statement gewesen seien. Hören wir mal rein in einen Vortrag von 1950, als er aus Anlass seines 75. Geburtstages Folgendes über die Betrachtungen gesagt hat. Sie machten mich zum Reaktionär oder ließen mich doch einen Augenblick so erscheinen. Denn das Buch war im Innersten weit mehr Experimental- und Bildungsroman als politisches Manifest. Es war, psychologisch genommen, eine lange Erkundung der konservativ-nationalen Sphäre in polemischer Form, ohne den Gedanken an endgültige Festlegung. Kaum war es fertig, 1918, so löste ich mich von ihm. Ja, Professor Kaisina, das ist jetzt nicht so weit entfernt von dem, was Sie auch eben gesagt haben über die Betrachtungen. Ich glaube, es kommt auf eine Formulierung an, nämlich dieses weit mehr. Weit mehr als ein politisches Manifest, weit mehr als eine Aussage, als ein Pamphlet. Aber eben auch, muss man hinzusetzen, dieses Buch hat reaktionäre Züge. Es gibt reaktionäre Passagen in diesem Werk, die man nicht wegdiskutieren sollte, glaube ich, die Thomas Mann hier aus der Ex-Post-Perspektive nachträglich herunterspielt. Es gibt sie aber in diesem Werk. Aber er hat natürlich auch recht. Es ist gleichzeitig ein Experimentaltext. Es gibt immer wieder Formulierungen, die Kippfiguren aufweisen. An einer Stelle sagt er sinngemäß, die dem Deutschen eigentlich angemessene Lebensform ist die des Gutsherrn. Und das dachte Thomas Mann zu der Zeit wahrscheinlich tatsächlich. Schaut man aber genauer hin, dann ist diese Formulierung der Gutsherr ein Spiel mit Referenzen. Das verweist nämlich einerseits auf Fontane, auf den Stechlin und andererseits auf Tolstoi. Es ist ein literarisches Spiel, es ist eine Inszenierung. Und diese Doppeltheit, die zieht sich eigentlich durch dieses ganze Buch hindurch. Das nimmt ihm nicht seine politisch mehr als fragwürdigen Aussagen. Die sind weiterhin da. Aber sie werden hier eben immer wieder gebrochen. Wie gesagt, ich habe den Eindruck, Thomas Mann ist selbst nicht so ganz geheuer, was er da eigentlich tut. Dass er sich nach 1918 sofort davon verabschiedet, das muss man sagen, stimmt so auch nicht. Nach 1918 beginnt eine relativ lange Phase, mindestens dreijährige Zeit der Neuorientierung. In der Zeit schreibt er, beobachtet er sehr genau, was in seinem Umfeld in München, wo ja tumultuarische Zustände herrschen zu der Zeit, er beobachtet sehr genau, notiert das alles in sein Tagebuch. Die Tagebuch sind eine Art Chronik in dieser Zeit, in der er das alles festhält. Und sagt dann an einer Stelle, was ist eigentlich gut und was ist böse? Vielleicht ziehen wir, da zitiert er wieder Tolstoi, nur Linien im Wasser. Er hat dann tatsächlich ein klares Bekenntnis auch zur Republik und zur Demokratie abgegeben. Ja. Bevor wir daraus zitieren, aus dieser Rede von 1922, hören wir nochmal rein, was er gesagt hat. 1950 wiederum, was sagt er da über die Frage Kurskorrektur, Bruch oder Kontinuität? Bloße 4 Jahre nach dem Erscheinen der Betrachtungen fand ich mich als Verteidiger der Demokratischen Republik, dieses schwachen Geschöpfes der Niederlage und als Antinationalist, ohne dass ich irgendeines Bruches in meiner Existenz gewahr geworden wäre, ohne das leiseste Gefühl, dass ich irgendetwas abzuschwören gehabt hätte. Gerade der Antihumanismus der Zeit machte mir klar, dass ich nie etwas getan hatte oder doch hatte tun wollen, als die Humanität zu verteidigen. Ich werde nie etwas anderes tun. Soweit Thomas Mann selbst aus der Retrospektive. Das sind natürlich auch starke Worte. Ich werde nie etwas anderes tun. Wow. Ja, aber ist Ihnen auch aufgefallen, es hat fast, wie soll ich sagen, einen autosuggestiven Charakter. Nie habe ich etwas anderes getan. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Gar nichts habe ich in irgendeiner Art und Weise gesagt, was ich zurücknehmen müsste. Das ist in der Vehemenz, mit der er das formuliert, schon fast wieder ein bisschen verdächtig. Ich glaube, da komme ich zu der These. Ich sprach ja von einem Bruch 1914, 1915, der sich da ereignet, der, wie gesagt, auch vom Umfeld so wahrgenommen ist, wurde. Wie kam es dazu? Meine These ist die, und die kann man diskutieren, das ist mir völlig klar, aber Thomas Mann hat sich immer wahrgenommen, und das spiegelt er auch in seinen Werken, literarischen Werken immer wieder durch, als Außenseiter, als Künstler, als Homosexueller, als Bohemian zu dieser Zeit. Also es gibt verschiedene Formen des Außenseitertums, mit denen er sich identifiziert. Und 1914 bietet sich ihm die Möglichkeit, einmal ganz mit dem Strom zu schwimmen, sich sogar an die Spitze dieses Stroms zu stellen, einmal nicht Außenseiter zu sein, sondern Teil eines großen, emphatischen, begeisterten, rauschhaften Kollektivs. Dazu muss man noch wissen, was Sie angesprochen haben, dass damals 1914 natürlich ganz, ganz viele intellektuelle Professoren, vor allem aus der akademischen Welt oder auch hohe Kirchenvertreter, in dieses Horn gestoßen haben, der Überlegenheit der deutschen Kultur und so weiter. Jetzt aber 1922, um darauf jetzt gleich wieder zurückzukommen, diese Rede von Deutscher Republik, eine der berühmtesten Reden, die er gehalten hat, am 13. Oktober 1922 in Berlin im Beethovensaal. Darin bekennt er sich ganz klar zur Republik und zur Demokratie. Hören wir mal rein in einen Auszug, in dem er sich besonders an die deutsche Jugend richtet, die er überzeugen möchte. Mein Vorsatz ist, ich sage es offen heraus, euch, sofern das nötig ist, für die Republik zu gewinnen und für das, was Demokratie genannt wird und was ich Humanität nenne. Die Republik ist ein Schicksal, und zwar eines, zu dem Amor Fati das einzig richtige Verhalten ist. Das ist kein zu feierliches Wort für die Sache, denn es handelt sich um keine Kleinigkeit von Schicksal. Die sogenannte Freiheit ist kein Spaß und Vergnügen, nicht das ist es, was ich behaupte. Ihr anderer Name lautet Verantwortlichkeit. Ja, ein Abschnitt aus der Rede Thomas Manns, der immer wieder gerne zitiert wird. Kai Sina, Professor an der Universität Münster, Freiheit und Verantwortlichkeit gehören zusammen. Das hört sich sehr modern an, sehr zeitgemäß an. Das ist es auch. Es gibt in dieser Rede, in einer anderen Passage, eine Formulierung, die mir auch besonders wichtig ist und die in Zusammenhang steht mit dem, was Sie gerade vorgestellt haben. Da sagt er nämlich, die Demokratie, das ist das, was wir, Zitat, gut zu machen haben. Und auf dieses Gutmachen, das aktive Eintreten für diese zu dieser Zeit ja noch sehr fragile, im Entstehen befindliche Demokratie, darauf kommt es, glaube ich, an. Das überliest man leicht, weil Thomas Manns, das geht so in dem Flow der Wörter leicht unter. Aber das ist, glaube ich, die Pointe. Verantwortlichkeit heißt für Thomas Mann eben immer auch praktisch einzutreten für die Demokratie. Das ist ein Demokratieverständnis, das uns vielleicht eher auch an amerikanische Impulse denken lässt, an den amerikanischen Pragmatismus etwa, an so Vorstellungen von Everyday Democracy. Ja, aber wie auch sie, an Zivilgesellschaft, Bürgergesellschaft. Zivilgesellschaft, solche, genau, da kann man Dinge, sehr gut ansetzen, während man bei den ideengeschichtlichen Rahmungen eher, ich zumindest und auch in der Forschung, eben immer wieder an Grenzen stößt bei Thomas Mann. Um es ganz deutlich zu sagen, er ist kein politischer Theoretiker, sondern ein politischer Praktiker. Darauf kommt es ganz entscheidend an. Und dazu muss man sich vielleicht auch noch ganz kurz die Vorgeschichte dieser Rede von Deutscher Republik vor Augen führen. Das war nämlich vor allen Dingen ein Ereignis, das ihn dazu geführt hat, diese Rede zu halten, nämlich die Ermordung des liberalen jüdischen Reichsaußenministers Walter Rathenau 1922 durch eine rechtsextreme terroristische Gruppierung. Das hat sozusagen fast den Boden ausgeschlagen und hat gesagt, es geht jetzt nicht weiter, ich muss jetzt nach vorne treten und für diese Republik, ob ich sie nun gewollt habe immer oder nicht, das ist gar nicht die Frage, ich muss für sie jetzt eintreten. Das sagt er ja mit Amor Fati und Schicksal und so, das ist jetzt das Gebot der Stunde. Nochmal ganz kurz zum Begriff Amor Fati, ja. Sie haben es schon erwähnt, im Text kam das eben vor, also Liebe zum Schicksal, wenn ich das richtig weiß, ist das ein Begriff, den Nietzsche auch geprägt hat, also man soll das Schicksal beherzt und tatkräftig annehmen, das denke ich ist der Sinn. Er hat sich ja dann nochmal zu Wort gemeldet, auch vom Berliner Beethoven-Saal aus mit einer Rede, das war 1930. Ja. Das war schon zu einer Zeit, als die Weltwirtschaftskrise voll zugeschlagen hatte und die Nazis, die NSDAP bei den Reichstagswahlen einen enormen Stimmenzuwachs verbuchen konnten. Das war dann nochmal ein dramatischerer Weckruf. Ja, also er wird mit dieser Rede 1930, und da reagiert er in der Tat auf die Reichstagswahl, wo die Nationalsozialisten von vorher 2% auf über 18% gesprungen sind. Das schockiert ihn und er wird mit dieser Rede zu einem, so bezeichnet er sich selber, zu einem Aktivisten. Er bekennt sich zu einem sozialen Aktivismus, wie er es nennt. Ein Begriff, den er in den Jahrzehnten vorher immer abgelehnt hat. Mit der Rede von Deutscher Republik 1922 wird er zu einem engagierten Demokraten. Fängt auch sehr konkret und tatkräftig an, sich in Komitees zu engagieren, immer wieder teilzunehmen an Debatten, Vereinigungen beizutreten. Er wird wirklich zu einem engagierten Intellektuellen in dieser Demokratie. Und 1930 merkt er, es reicht nicht mehr. Die mir da gegenüberstehen, das sind eigentlich keine Gegner im demokratischen Meinungsstreit mehr, sondern das sind jetzt Feinde. Und ich muss andere Mittel finden, um mit ihnen umzugehen. Also die Demokratie stand für ihn 1930 an einem Kipppunkt. Und diese Feinde, die waren auch nicht nur irgendwie abstrakt, sondern sie waren 1930 im Beethoven-Saal auch leibhaftig anwesend. Das war eine Gruppe von Rechtsintellektuellen, angeführt von dem Schriftsteller Arnold Bronnen und ungefähr 20 SA-Leuten, die persönlich von Josef Goebbels in den Saal beordert worden waren, gekleidet in zivile bürgerliche Anzüge, die Tumult machten, die diese Veranstaltung stören oder sogar sprengen wollten. Es gibt eine berühmte Fotografie, da sieht man Thomas Mann am Rednerpult nach hinten im Saal, in den Saal schauend. Das Publikum dreht sich auch um in den Saal und in seinem Gesicht sieht man einfach nur Entsetzen, weil genau das, was er beschrieben hat in seiner Rede, also die Verunmöglichung eines irgendwie demokratischen Miteinanders und Gesprächs, das hat sich in diesem Moment vor seinen eigenen Augen realisiert. Später, und da kommen wir dann wirklich ganz nah auch an gegenwärtige Prozesse heran, später hat die Nazi-Presse dieses Foto aufgegriffen und hat gesagt, alle haben sich von Thomas Mann abgewandt. Das Publikum hat sich weggewendet, niemand wollte mit ihm überhaupt noch was zu tun haben, niemand hat sich für seinen Appell an die Vernunft, so hieß diese Rede im Untertitel, noch interessiert. Das war tatsächlich, und zwar im engsten Wortsinne, das waren Fake News. Ja, das kennt man von heute tatsächlich. Die Nazis unglücklicherweise haben dann die Macht übernommen. Hitler wurde am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt und unmittelbar danach begann die Hatz, die Verfolgung auch der Schriftsteller. Der Bruder Heinrich Mann wurde aus der Sektion für Dichtkunst der Akademie der Künste abgesetzt und musste nach Frankreich fliehen. Zu Fuß mit einem Koffer in der Hand hat er die Rheinbrücke von Kehl nach Straßburg überquert. Und auch Thomas Mann konnte nicht in Deutschland bleiben, ließ sich in der Schweiz nieder, in Küsnacht am Zürichsee. Die Exilsituation war schwer für ihn zu akzeptieren, das schreiben sie auch, Kaisina. Und tatsächlich heißt es ja auch zum Teil vorwurfsvoll, er habe sich in den ersten Exiljahren auch mit Äußerungen gegen die Nazi-Diktatur zurückgehalten. Ist das richtig? Und wenn ja, warum? Also zunächst einmal dieses Exil. Das oftmals wird darüber gesprochen, als wäre das so ein geplanter Schritt gewesen, ein irgendwie geregelter Vorgang. Und das war ja gar nicht der Fall. Thomas Mann befand sich Anfang 1933 auf einer Vortragsreise, hat dann noch einen Urlaub angeschlossen im Schweizer Arosa. Das war dann im März 1933, als sich die Zustände in Deutschland zugespitzt hatten bereits. Und er telefoniert dann nach München zu seiner Familie, zu den dort gebliebenen Kindern und fragt dann in kodierter Sprache, wie denn das Wetter sei. Und ihm wird gesagt, das Wetter sei unerträglich, man solle lieber nicht wieder nach Hause kommen. Und er blieb dann mit seiner Frau in der Schweiz. Von einem Tag auf den anderen war er zu einem Ausgestoßenen geworden, zu einem Renegade, könnte man sagen. Gegen ihn lag dann in Deutschland ein Schutzhaftbefehl vor. Und man kann sich ausmalen, was geschehen wäre, wenn er noch einmal die Grenze nach Deutschland übertreten hätte. Der gesamte Besitz befand sich weiterhin in München. Darunter die Tagebücher, seine intimen Journale lagen dort. Geld wurde konfisziert, sein Haus wurde konfisziert. All das waren, wie gesagt, wirklich dramatische Umstände, die ihn schockiert haben, aufs Tiefste schockiert haben. Und was daraus folgte, war ein längerer Zustand der Neuorientierung, würde ich es nennen. Aber auch einer gespannten Erwartung dahingehend, was jetzt eigentlich noch möglich ist, inwieweit er noch intervenieren könnte. Er war zu dieser Zeit markiert, ganz eindeutig, als Feind des Hitler-Regimes. Das muss man schon sagen. Diese Reden, gerade ab, Sie haben darauf hingewiesen, Appell an die Vernunft 1930 und noch einige weitere, damit hat er sich selbst zum Feind der Nazis gemacht. 1933 schreibt er dann an den Präsidenten der Akademie der Künste, er wolle sich jetzt zurückziehen und nur noch literarisch arbeiten, nicht mehr politisch. Das hat man ihm übel genommen, das haben ihn seine Mitexilanten übel genommen und das haben ihm später auch viele Germanisten übel genommen. Da erschienen dann Aufsätze noch in den 70er Jahren mit dem Titel Too Little Too Late, also zu wenig, zu spät. Man hätte sich da mehr von ihm erhofft. Also Sie schreiben das ja auch, dass es natürlich ihm auch darum ging, den Kontakt zu seinen Leserinnen und Lesern zu erhalten, zumal er ja gerade dabei war, den Josefsroman zu schreiben und dann ja auch in Deutschland publizieren konnte, nämlich bei S. Fischer, einem jüdischen deutschen Verleger. Mhm. Und das geschah dann 1933 im Oktober, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass der erste Band der Jakobs-Tetralogie dann erscheinen konnte. Ja. Immerhin. Also diese Vorwürfe waren wirklich mitleidslos. Sie wurden auch in der Familie erhoben. Von den älteren Kindern Erika und Klaus. Ja, später dann erweitert und fortgeführt eben von Kritikern und Germanisten. Und was dabei eben völlig aus dem Blick geraten ist, darauf haben Sie hingewiesen, ist, dass er zu dieser Zeit ja nicht untätig war. Er war es zum einen nicht in politischer Hinsicht. Er hat sich immer wieder politisch geäußert. Zum Teil bis hin zur New York Times 1934, wo er für eine jüdische Organisation wirbt, die europäischen Juden die Ausreise nach Palästina ermöglichen will, was dann sehr wohl wahrgenommen wird, auch in Berlin und so weiter. Also all das gibt es zu der Zeit auch. Er hat nicht geschwiegen, was immer wieder behauptet wird in allen Biografien. Er habe geschwiegen, das ist nicht der Fall. Vor allen Dingen hat er aber literarisch gearbeitet und er hat in der Tat den ersten Band seines Josefsromans, die Geschichten Jakobs, im Oktober 1933 veröffentlichte. Oktober 1933 war ein entscheidender Monat in der Geschichte Deutschlands und in der Geschichte auch des Nationalsozialismus. Unter anderem wurde der Grundstein gelegt für das Haus der deutschen Kunst. Also in München? In München, also Hitlers kulturpolitisches Lieblingsprojekt. Deutschland trat aus dem Völkerbund aus. Die Gleichschaltung der Presse wurde mit entsprechenden Gesetzen vorangetrieben. Und genau in diese Zeit hinein publiziert Thomas Mann ein Werk, das also tief, tief hineingeht in die jüdische Frühgeschichte. Und ganz kennzeichnend dabei ist der Titel dieses ersten Bandes, die Geschichten Jakobs. Jakob, dezidiert geschrieben mit Doppel-A, also die hebräische und die deutsche Schreibweise dieser Namen verschmelzend als Einheit. Und das wurde dann vor allen Dingen in Deutschland von jüdischen Kritikern mit Rührung, muss man sagen, und Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass also dieser große Schriftsteller Thomas Mann sich in dieser Art und Weise zu dieser Zeit mit ihnen solidarisiert. So hat er es wahrgenommen. Nun, der Josefsroman ist viel mehr als nur ein jüdisches Buch, das muss man auch sagen. Und es gab auch pragmatische Gründe, dieses Buch zu dieser Zeit zu veröffentlichen. Aber es wurde als politisches Signal wahrgenommen und Thomas Mann hat es später auch so angenommen, hat gesagt, das ist gut so. Und vielleicht ist dieses Buch mehr, so hat er es ausdrücklich gesagt, als jede Exilantenposse. Auf Thomas Manns Haltung zum Judentum kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen. Ja. Zunächst aber soll es nochmal um einen Briefwechsel gehen, den er sich mit dem Dekan der Universität Bonn geliefert hat. Nämlich zur Jahreswende 1936-37 hat er dann tatsächlich seine Zurückhaltung, wenn man will, aufgegeben. Im Vorfeld war Thomas Mann die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt worden und auch die Ehrendoktorwürde der Universität Bonn wurde ihm genommen und er hat daraufhin einen offenen Brief an den Dekan der Uni Bonn geschrieben und daraus hören wir jetzt mal einen Auszug. Ich habe wahrhaft vergessen, Herr Dekan, dass ich noch immer zu Ihnen spreche. Gewiss darf ich mich getrösten, dass Sie schon längst nicht mehr weitergelesen haben, entsetzt von einer Sprache, deren man in Deutschland seit Jahren entwöhnt ist, voll Schrecken, dass jemand sich erdreistet, das deutsche Wort in alter Freiheit zu führen. Ach, nicht aus dreister Überheblichkeit habe ich gesprochen, sondern aus einer Sorge und Qual, von welcher mich Ihre Machtergreifer nicht entbinden konnten, als sie verfügten, ich sei kein Deutscher mehr, einer Seelen- und Gedankennot, von der seit 4 Jahren nicht eine Stunde frei gewesen ist. Die Drangsal ist groß. Und so lassen Sie mich, da alles doch nicht zu sagen ist, diese Erwiderung mit dem Stoßgebet schließen. Gott helfe unserem missbrauchten Lande und lehre es, seinen Frieden zu machen mit der Welt und mit sich selbst. Küssnacht am Zürichsee, Neujahr 1936-37, gezeichnet Thomas Mann. Soweit dieser Brief von Thomas Mann an den Dekan der Universität Bonn. Wir sprechen mit Kai Sina über Thomas Mann als politischer Aktivist. Kai Sina, der Text wurde dann ja auch in Nazi-Deutschland veröffentlicht. Das war ja doch ziemlich abenteuerlich, wie Sie auch in Ihrem Buch schreiben. Naja, veröffentlicht kann man vielleicht nicht so richtig sagen. Er ist erschienen in Tarnschriften. Das zum einen, also in unverdächtig betitelten Pamphleten, die dann irgendwie kursierten, die sind zum Teil auch noch erhalten. Veröffentlicht wurde er in diesem Sinne auch durch zahlreiche Abschriften. Also einer, der diesen Text hatte und gelesen hat, hat ihn abgeschrieben und dann weitergegeben. Und so in einer Art Schneeballsystem ist dieser Text dann nach Deutschland gekommen und dort in millionenfach, muss man sagen, verbreitet worden. Ganz spannend ist es zu sehen, wie auf diesen Text reagiert worden ist, weil viele darauf gewartet haben nun, wie sich Thomas Mann zu diesem neuen deutschen Nazistaat stellen würde. Und es gibt ein ganz rührendes Rezeptionszeugnis von Marcel Reich-Ranicki. Das beschreibt er in seiner Biografie Mein Leben. Da schildert er, wie er abends mit einer Gruppe von befreundeten Kommunisten, er war damals 16 Jahre alt, in einem verdunkelten Zimmer diesen Bonner Brief von Thomas Mann liest und am Ende nach dem letzten Wort, also Stille herrscht im Raum und er dann seinen Freunden sagt, ja, er müsse jetzt nach Hause gehen, er habe am nächsten Tag eine Klassenarbeit zu schreiben und er setzt dann hinzu, in Wirklichkeit wollte ich allein sein, allein mit meinem Glück. Also diese Worte Thomas Manns wurden als Ermutigung wahrgenommen, als Solidarisierung auf Seiten der Unterdrückten, der Verfolgten und hatten insofern ein enormes Gewicht. Marcel Reich-Ranicki, der damals in Berlin im Untergrund gelebt hat, ja. Polnisch-jüdischer Herkunft. Thomas Mann hat sich auch dann, als er im Exil war in den USA, immer wieder gegen den Antisemitismus in Deutschland gewandt, ist da zu Felde gezogen. Dazu habe ich auch einen Originalton gefunden, einen ganz interessanten Ton aus dem Jahre 1940, als Thomas Mann in einer Sondersendung des Radiosenders NBC für die amerikanisch-jüdische Interessen- und Hilfsorganisation United Jewish Appeal auf Englisch dann Folgendes gesagt hat. Ladies and gentlemen, this country has an earnest desire to find the truth behind the news. Meine Damen und Herren, dieses Land hat das Bedürfnis, die Wahrheit hinter den Nachrichten zu erfahren. Was also ist die wahre Geschichte hinter dem Antisemitismus? Der heutige Antisemitismus, der effiziente, wenn auch künstliche Antisemitismus unseres technischen Zeitalters, ist kein Selbstzweck. Er ist nichts weiter als ein Schraubenschlüssel, der die gesamte Maschinerie unserer Zivilisation Stück für Stück auseinanderschraubt. Oder, um ein aktuelles Gleichnis zu verwenden, Antisemitismus ist wie eine Handgranate, die über die Mauer geworfen wird, um im Lager der Demokratie Chaos und Verwirrung zu stiften. Das ist sein wahrer und hauptsächlicher Zweck. Confusion in the camp of democracy. That is its real and main purpose. Ja, hier hört man Thomas Mann, wie er Englisch spricht. Gar nicht schlecht, muss man vielleicht sagen. Das war im Jahre 1940, als er für diese Sondersendung im Radiosender NBC den Antisemitismus der Nazis entlarvt und dabei drastische Worte verwendet. Die Handgranate, das ist schon auch harter Tobak. Ja, also das ist hochinteressant an diesem Textbeispiel ist, oder dieser Redeausschnitt ist, wie eng Thomas Mann Demokratie und Antisemitismus zusammendenkt oder in ein Verhältnis setzt. Und also umgekehrt sagt er damit ja nichts anderes als, die Güte einer Demokratie zeigt sich eben am Umgang mit ihren Minderheiten. Und das weiß man nun aus der Geschichte, dass autoritäre, totalitäre Systeme als erstes es auf die Juden abgesehen haben. Und das nimmt Thomas Mann sehr, sehr früh wahr. Das nimmt er schon Anfang der 20er Jahre wahr und er geht dagegen vehement vor. Dazu muss man sagen, das ist eine, finde ich, immer wieder interessante Pointe. Thomas Mann selbst war Opfer antisemitischer Zuschreibungen und Beschimpfungen. Das begann schon sehr früh nach Buddenbrooks, als ihm prominente Germanisten vorgeworfen haben, so ein Buch könne gar kein deutscher Autor geschrieben haben. Das könne nur ein jüdischer Autor geschrieben haben. So ein dekadentes, verdorbenes, modernes Buch. Da begann es schon und setzte sich fort. Auch nach 1945, in der Nachkriegszeit, gab es immer wieder antisemitische Beschreibungen Thomas Manns. Er hat es am eigenen Leibe gespürt. Er hat in eine assimilierte jüdische Familie hinein geheiratet. Auch das hat ihn weiter sensibilisiert in dieser Hinsicht. Das heißt, ihm war es immer klar, dass diese Frage der Demokratie und der Entwicklung der Demokratie sich auch an dieser Frage des Antisemitismus gerade entscheidet. Sein Eintreten für die Demokratie ist immer auch ein klarer, scharfer Widerstand gegen den Antisemitismus. Und daher erklärt sich eben auch diese von Ihnen gerade benannte Deutlichkeit in diesen Worten, die man mit Thomas Mann sonst vielleicht gar nicht so verbindet. Da haben Sie recht. Ja, später in seinen Radioansprachen für die BBC hat er auch die schrecklichen Verbrechen an den Juden zum Thema gemacht. Das ist auch wichtig und interessant. Ganz besonders ist da diese Ansprache im September 1942. Die Aufnahme selbst ist verschollen, wie überhaupt einige dieser BBC-Ansprachen nicht mehr erhalten sind. Deswegen habe ich ihn einsprechen lassen. Hören wir mal rein in diesen Text, was er da den Deutschen Hörern im September 42 ins Stammbuch geschrieben hat. Deutsche Hörer, man wüsste gerne, wie ihr im Stillen von der Aufführung derer denkt, die in der Welt für euch handeln, die Judengräuel in Europa zum Beispiel, wie euch dabei als Menschen zumute ist, das möchte man euch wohl fragen. Nach den Informationen der polnischen Exilregierung sind alles in allem bereits 700.000 Juden von der Gestapo ermordet oder zu Tode gequält worden. Wisst ihr Deutschen das? Und wie findet ihr es? Das Unaussprechliche, das in Russland, das mit den Polen und Juden geschehen ist und geschieht, wisst ihr. Wollt es aber lieber nicht wissen, aus berechtigtem Grauen vor dem ebenfalls unaussprechlichen, dem ins Riesenhafte heranwachsenden Hass, der eines Tages über euren Köpfen zusammenschlagen muss. Soweit dieser Auszug. Ja, man hört die Empörung heraus. Leute, was ihr tut, ist böse. Man staunt doch, wie rhetorisch er das angeht. Wie rhetorisch er das angeht, wie sehr sich diese Radioreden hier auch verändern. Er beginnt sie ja mit der eigenen Stimme, die er ja, das ist ja sein Bestreben, dass seine eigene Stimme erklingen soll in deutschen Radios. Es wird ein wahnsinniger technischer Aufwand betrieben, um das möglich zu machen. Er beginnt diese Reden und spricht von sich als einer Stimme eines Freundes und er möchte warnen. Das ist sozusagen eine fast väterliche Zuwendung. Und das ändert sich hier ein Jahr später ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr, um 180 Grad wendet er sich hier rhetorisch und er wird agitativ, er wird auch polemisch, er spitzt zu. Es kommen diese Fragen, wisst ihr Deutsche das? Und das Wichtige ist, glaube ich, dabei auch dieser Zeitpunkt, September 42. Es gibt ähnliche Aussagen schon vom Ende Januar 1942. Am 20. Januar, glaube ich, wenn ich jetzt nicht mich irre, fand die Wannsee-Konferenz statt, wo dann die sogenannte Endlösung der Judenfrage beschlossen worden ist. Und nur wenige Tage später, geht Thomas Mann schon auf Probevergasung holländischer Juden in irgendwelchen Viehwaggons ein und benennt das in seinen Reden. Und man spürt in diesen Reden das Entsetzen wirklich in jeder Silbe. Also Thomas Mann ist wirklich erstaunlich gut informiert. Ja. Das betrifft dann auch die Situation jeweils im Kriege und vor allen Dingen auch den Bombenkrieg. Dazu hat er auch Stellung genommen. Sehr bekannt ist die Radiosendung, in der er am ersten Jahrestag der deutschen Bombardierung und Zerstörung der englischen Stadt Coventry dann auch auf die Antwort der Engländer zu sprechen kommt, die damals nämlich auch seine Vaterstadt Lübeck angegriffen hatten. Dazu sagte er am 3. April 1942 Folgendes. Deutsche Hörer, zum ersten Mal jährt sich der Tag der Zerstörung von Coventry durch Görings Flieger, einer der schauderhaftesten Leistungen, mit denen Hitler Deutschland die Welt belehrte, was der totale Krieg ist und wie man sich in ihm aufführt. In Spanien fing's an, wo die Maschinisten des Todes diese nationalsozialistisch erzogene Rasse mit den leeren, entmenschten Gesichtern sich vorübten für den Krieg. Welch ein Sport, wo es gar keine Gegenwehr gibt, im Tiefflug in flüchtende Zivilistenmassen hinein zu pfeffern, frisch und fröhlich. Das Gedenken an die Massaker in Polen ist auch unsterblich. Genau das, was man ein Ruhmesblatt nennt. Und Rotterdam, wo in 20 Minuten 30.000 Menschen den Tod fanden, dank einer Bravour, die von moralischem Irresein zu unterscheiden nicht leicht fällt. Der edle von Rittentrop verhüllte sein Angesicht und schluchzte, das haben wir nicht gewollt. Es waren gute Zeiten, wo es nur zu schluchzen gab über das, was man anderen zufügte. Die Zeit kommt und ist schon da, wo Deutschland zu schluchzen hat, auch über das, was es erleidet. Und dieses Rührungsmotiv wird Überhand nehmen in dem Maß, wie eine Welt, die von solcher Art Dienst an der Menschheit nichts hatte wissen wollen und nicht darauf vorbereitet war, in ihre Verteidigungsaufgabe hineinwächst und den Lehrling abgibt, der den Meister überflügelt. Hat Deutschland geglaubt, es werde für die Untaten, die sein Vorsprung in der Barbarei ihm gestattete, niemals zu zahlen haben? Es hat kaum zu zahlen begonnen. Über dem Kanal und in Russland. Auch was die Royal Air Force in Köln, Düsseldorf, Essen, Hamburg und anderen Städten bis heute zu Wege gebracht hat, ist nur ein Anfang. Hitler prahlt, sein Reich sei bereit zu einem 10, ja 20-jährigen Kriege. Ich nehme an, dass ihr Deutsche euch euer Teil dabei denkt. Zum Beispiel, dass in Deutschland nach einem Bruchteil dieser Zeit kein Stein mehr auf dem anderen wäre. Beim jüngsten britischen Raid über Hitlerland hat das alte Lübeck zu leiden gehabt. Das geht mich an. Es ist meine Vaterstadt. Die Angriffe galten dem Hafen von Travemünde, den kriegsindustriellen Anlagen dort. Aber es hat Brände gegeben in der Stadt. Und lieb ist es mir nicht zu denken, dass die Marienkirche, das herrliche Renaissance-Rathaus oder das Haus der Schiffergesellschaft sollten Schaden gelitten haben. Aber ich denke an Coventry und habe nichts einzuwenden gegen die Lehre, dass alles bezahlt werden muss. Ja, soweit auch diese relativ bekannte Rede über die Bombardierung von Lübeck. Kaisina, das sind harte Worte, die in Deutschland nicht unbedingt auf Verständnis gestoßen sind. Alles muss bezahlt werden. Auf der einen Seite hätte das auch der alte Buddenbrook sagen können. Auf der anderen Seite ist es für die Leute, die das erlebt haben, den Bombenkrieg, natürlich bitter, sich dieser Wahrheit zu stellen. Ja, wissen Sie, das ist bis heute eine Provokation. Wenn ich diese Passage vorspiele bei Lesungen aus meinem Buch etwa oder auch in Lehrveranstaltungen, dann ist es hinterher erstmal ganz ruhig im Saal. Dazu muss man sich irgendwie verhalten. Ich glaube, diese Rede, auch noch andere, aber insbesondere gerade diese Rede, hat man Thomas Mann, glaube ich, nie wirklich verziehen in Deutschland. Und durch die hat er viel Hass auf sich gezogen in der Nachkriegszeit. Dabei weiß ich gar nicht, wie provokativ sie eigentlich tatsächlich ist. Er leugnet ja nicht, dass es ein unermessliches Leid ist, das hier herbeigeführt wird, dass Menschen leiden unter diesen Bombardierungen. Das sagt er sehr deutlich. Er beschreibt ja sogar sein eigenes Leiden, wenn er über Lübeck spricht. Lieb ist es mir nicht, daran zu denken, dass diese Stadt nun vernichtet ist. Worauf er beharrt, ist allerdings das Prinzip von Ursache und Wirkung. Was er will oder was er verhindern möchte, ist, was ihm, glaube ich, auch moralisch zuwider ist, ist die Selbststilisierung der Deutschen als Opfer dessen, was da vor sich geht. Darauf will er hinaus. Es geht ihm um das Ursache-Wirkungsprinzip und darauf beharrt er geradezu. Die Rede geht noch ein bisschen weiter und da sagt er dann, es wird noch mehr Lübecker und Hamburger und Kölner und Düsseldorfer geben, die genauso wie ich nichts einzuwenden haben gegen das, was hier geschieht und die der Royal Air Force guten Erfolg wünschen werden bei ihren künftigen Unternehmungen. Das heißt, er geht davon aus, dass es nicht nur akzeptiert werden wird, was da geschieht, dass man es nicht nur hinnimmt, sondern man soll es eigentlich auch begrüßen. Das ist natürlich provokativ. Aber man muss auch dazu sagen, Provokation hat auch eine Funktion, nämlich überhaupt mal einen Gedanken anzustoßen. Und das in einer Bevölkerung, die, wie gesagt, diesen Bombenkrieg ja immer nur aus einer Perspektive kommentiert bekommen hat, nämlich von der Nazi-Propaganda. Also hier reagiert er mit groben Worten auf noch gröbere Umstände, muss man sagen. Beim Stichwort Gedanken anstoßen, das betrifft in gewisser Weise dann auch die Rede, die er beim Kriegsende gehalten hat im Mai 1945, als er sich erneut zu Wort gemeldet hat und diesen Tag, der in Deutschland, vor allen Dingen in Westdeutschland, lange Zeit ja als Kapitulation und Untergang, als Stunde Null oder wie auch immer interpretiert wurde, aber jedenfalls nicht als Befreiung. Und Thomas Mann hat 1945 am 11. Mai in seiner Rede schon ganz anders gesprochen. Hören wir auch da in diese Rede, in diese auch berühmte Rede, nochmal rein. Deutsche Hörer, wie bitter ist es, wenn der Jubel der Welt der Niederlage der tiefsten Demütigung des eigenen Landes gilt. Wie zeigt sich darin noch einmal schrecklich der Abgrund, der sich zwischen Deutschland, dem Land unserer Väter und Meister und der gesitteten Welt aufgetan hatte? Und dennoch, ich sage, es ist trotz allem eine große Stunde, die Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit. Sie ist hart und traurig, weil Deutschland sie nicht aus eigener Kraft herbeiführen konnte. Furchtbarer, schwer zu tilgender Schade ist dem deutschen Namen zugefügt worden und die Macht ist verspielt. Aber Macht ist nicht alles. Sie ist nicht einmal die Hauptsache. Und nie war deutsche Würde eine bloße Sache der Macht. Deutsch war es einmal und mag es wieder werden, der Macht Achtung, Bewunderung abzugewinnen durch den menschlichen Beitrag, den freien Geist. Ja, auch das ist ein Wort, das immer wieder gerne zitiert wird. Der 8. Mai als Tag der Befreiung. Es brauchte lange, bis das in Deutschland, in der alten Bundesrepublik zumindest, Konsens wurde. Insofern war das natürlich sehr weitsichtig, was Thomas Mann da gesagt hat am 11. Mai 1945. Kaisina. Das ist wahr. Das war weitsichtig, im Tonfall fast schon etwas versöhnlich, hat man den Eindruck. Man muss dazu sagen, es gibt in dieser Phase auch andere Aussagen. Kleinere, pointiertere oder auch polemischere Aussagen, deutlichere Aussagen. Etwa erscheint, ich glaube, nur 2 Tage nach der Kapitulation Deutschlands in der amerikanischen Lizenzpresse unter unterschiedlichen Titeln ein Text, in dem er auf die Konzentrationslager noch einmal zu sprechen kommt und sagt dann so etwas wie, da liegt sie nun vor aller Welt, unsere Schande. Und ich glaube, es sind vor allen Dingen diese Aussagen, die Thomas Mann dann in der Nachkriegszeit zu einer echten Persona non grata gemacht haben. Man hat da mit großer Reaktanz reagiert auf diesen Aussagen, auf ihn als Person, auch auf sein Werk. Und es war alles durchdrungen von Politik. Er galt als Verräter, als Partisane. 1950 erschien dann in der FAZ ein Text zu seinem 75. Geburtstag. Da wurde ihm vorgeworfen, Koprophilie. Das musste ich erstmal nachschlagen, als ich den Begriff das erste Mal gelesen habe. Das ist die perverse Lust an Exkrementen. Ein krankhafter Deutschlandhass wurde ihm unterstellt. Und das ist mir ganz wichtig, auch bei diesen Feierlichkeiten in diesem Jahr zum 150. Geburtstag, wie lange und wie unversöhnt das Verhältnis der Deutschen zu Thomas Mann eigentlich war. Wann änderte sich das? Ich muss sagen, eigentlich erst in den letzten vielleicht 10 oder 15 Jahren. Noch in den 2000er Jahren erscheinen Bücher, die Thomas Mann in einer Studie steht das explizit, als Schreibtischtäter bezeichnen. Also das Wort verwenden, das Hannah Arendt einst auf den Cheforganisator des Holocausts angewandt hat, nämlich Adolf Eichmann. Thomas Mann sei nur ein Schreibtischtäter gewesen, der sich eigentlich nie wirklich etwas getraut habe, der immer aus sicherer Distanz gesprochen habe. Oder in einem anderen Buch ist zu lesen, von 2008 noch, Thomas Mann sei im Exil im Wortsinne fein raus gewesen, wo ein altes Wort aufgegriffen wird, das in der Nachkriegszeit kursierte unter den Vertretern der sogenannten inneren Immigration, das Wort vom Logenplatz des Exils, auf dem sich Thomas Mann und seine Mitexilanten befunden haben und von dem aus sie der deutschen Katastrophe zugeschaut hätten. Das ist nicht lange her, dass solche Worte noch verwendet worden sind und erst wirklich in der letzten Zeit ändert sich das. Das hat vor allen Dingen, glaube ich, auch zu tun mit dem Kauf des Thomas-Mann-Hauses, also der ehemaligen Mann-Villa in Pacific Palisades in Kalifornien 2015, 2016, wo dieser politische Thomas Mann nochmal völlig neu bearbeitet wird, unter neuen Gesichtspunkten diskutiert wird. Außerdem will ich hier auch noch auf 2 Bücher hinweisen, die auch für meine Arbeit sehr wegweisend waren und für das Bild des politischen Thomas Mann insgesamt, die zu einer Erneuerung und auch einem etwas aufgeschlosseneren Blick geführt haben. Das ist zum einen das große Buch Thomas Mann, der Amerikaner von Hans-Rudolf Vaget, einem amerikanischen Germanisten, und auf der anderen Seite verschiedene Arbeiten und Schriften von Heinrich Detering, die auch für mich sehr wichtig waren. Wenn man das alles so nochmal nachvollzieht, was wir jetzt auch an O-Tönen, gerade die letzten beiden, gehört haben, wie auch schon gesagt, es klingt doch alles sehr zeitgemäß und sehr aktuell. Wie inspirierend ist das, was er damals gesagt hat, für uns heute? Also bei den Veranstaltungen und Gesprächen jetzt zu diesem Buch stelle ich immer wieder fest, es kommt am Ende auf die Sprache an. Es ist auch das, was Thomas Mann sagt, aber es ist natürlich in dem Politischen alles sehr, sehr zeitgebunden. Es sind sehr konkrete Dinge, auf die er da Bezug nimmt, und ich würde immer ein bisschen davor warnen, das 1:1 zu übertragen. Wir leben eben nicht im Jahr 1933, es sind ganz andere Bedingungen, unter denen wir hier operieren, und auch nicht im Jahr 1932. Aber wenn man sieht, wie er die Verfahren des Faschismus, des Autoritären beschreibt, mit welchen Wörtern er sie beschreibt, mit welchen Formulierungen, dann liegt darin eine unglaubliche Suggestivität. Und was ich daraus mitnehme, ist, dass es daran vielleicht heute einen gewissen Mangel gibt, an Menschen mit der Kompetenz, das, was um uns passiert und was sich als sehr, sehr verwirrend darstellt, in Formulierungen zu bringen, die uns verstehen lassen, aber die uns auch umgehen lassen mit dem, was wir erleben. Das gelingt ihm zum Beispiel, wenn er in dieser Rede von 1930, Appell an die Vernunft, vom Faschismus spricht und sagt im Grunde, die Vernunft verhüllt ihr Antlitz. Und er beschreibt diesen Vernunftverlust als konstitutiv, die Lüge als konstitutives Prinzip für den Nationalsozialismus und den Faschismus. Darin liegt, glaube ich, wirklich eine große Kraft in dieser Art und Weise, wie Thomas Mann, man kann es gar nicht anders sagen, über die Sprache gebietet und sich ihrer zu bedienen weiß. Wer das Thema noch vertiefen will, dem kann ich das Buch von Kai Siener empfehlen, Was gut ist und was böse, Thomas Mann als politischer Aktivist, lautet der Titel, erschienen im Propylen Verlag. Besten Dank, Professor Kai Siener, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch hier. Vielen Dank, das war mir eine Freude. Mein Name ist Stefan Hölke. Ja, und wer mehr über und von Thomas Mann selbst erfahren möchte, sollte ein bisschen in der ARD-Audiothek stöbern. Jetzt steht da eine ganze Reihe von tollen Produktionen zur Verfügung, zum Beispiel eine Bearbeitung des Zauberbergs oder auch der erste Teil der Josephs Tetralogie, über die wir ja eben gerade hier gesprochen haben. Das Wissen. Archivradio. Thomas Mann gegen die Nazis. Die historischen Originalaufnahmen zu dieser Sendung finden sich auch im Archivradio der ARD. Das gibt es als Podcast unter dem Namen Archivradio Geschichte im Original. Und die Aufnahmen gibt es auch auf unserer Website archivradio.de. Das Wissen vom SWR.